Fritz Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter Roffelkopter. Dennis. Wohnzimmer. Boah, letzter Ferientag. Voll deprimierend. Hola, Jungs. Hi, Sie. Was macht ihr da? Ferien sind zu Ende. Wir packen unsere Schultaschen. Hä? Aber ich geh doch gar nicht mehr zur Schule. Das ist unser alljährliches Genital. Er meint Ritual. Ich mach euch ein Pausenbrot. Wollt ihr trockenes Brot von gestern mit nachgemachter Nutella? Ja, aber bitte in der alten Plastikdose, die immer im Ranzen aufgeht. Gerne. Perfekt, wie früher. Trotzdem, Ferienende macht mich immer traurig. Ich weiß. Deshalb habe ich dir zur Aufmunterung einen deutschen Star gebucht. Oh, Bastian Pastewka. Bitte, bitte, Bastian Pastewka. Nee, der war zu teuer. Ich hatte nur noch 40 Euro. Hier ist Christoph Maria Herbst. Och nee. Hallo, grüß euch. Und, wo ist die Braut? Hier gibt's keine Braut. Ach, schade. Normalerweise trete ich ja nur auf Hochzeiten auf. Was können Sie denn? Boah, so einiges. Ballons falten, Kinder schminken. Können Sie auch Ballons schminken? Ne, da müsste Bastian Pastewka fragen. Och, Menno. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de